Interessanter Fall für die Wissenschaft. Wir werden das Phänomen genau erforschen, Patrick. So, und jetzt komm. Fahrgäste feiern Professor Mobilux und seinen Assistenten als die Retter der Westernbahn. Gehen Sie. So, als wäre nichts gewesen. Ich fahre jetzt zu ihm. Grüß ihn von mir. War und allmählich in der Morgendämmerung.